Der Fress und alle Schlucker, der Speichel lecker Griecher, du Maus der Wäschegucker. Du hast gespielt, verloren, die Karten nicht mehr neu gemischt, sie in den Müll geworfen.